Oh, Scheißsauferei. Wie spät ist es eigentlich? Helga! Aufstehen, 7:15. Ach, Helga, die Nacht mit dir war super. Wenn du gesoffen hast, gehst du ab wie eine Rakete. Ich wusste gar nicht, dass du auch bläst. Helga, Helga! Helga, wo bist du denn? Helga! Scheiße! Hoffentlich habe ich sie nicht zu hart drangenommen. So ein Mist, ich habe wieder bei Ernie geschlafen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder auf ihn reinfalle. Warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil du jeden Abend 4 Pullen Maria Krone nicht reinschüttest. Das hält doch keinen Seemann nicht aus, nicht? Bert hat doch gestern auch bei dir geschlafen. Oder ist das etwa was anderes? Zwischen dir und Bert, da läuft doch auch was. Bert und ich sind nur Freunde. Bert! Na, was ist denn, Ernie? Also, ich habe gestern wieder die Beine durchgenudelt und ich glaube, der Hans ist sauer auf mich. Hans ist schwul. Wir hatten die ganze Nacht Spaß mit diesem Löffel hier. Hey, sag mal, habt ihr vielleicht meinen Kochlöffel gesehen?